Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Gagreflex Gagreflex Podcast. Podcast. UFO. Und vielen Dank an Niklas Niederlaik für dieses wunderbare Intro, das wir jetzt endlich haben, das wir auch dringend brauchten, muss man sagen. Und es ist wirklich wundervoll geworden und hat wirklich die Quintessenz des Podcasts erkannt, nämlich einfach Gag zu sagen. Ja, finde ich tatsächlich auch. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass gleich der erste Vorschlag so ein Treffer ist, weil sonst hätten. Also, ihr könnt natürlich auch weiterhin Vorschläge einsenden. Wir haben Wollte zum gerade sagen, Beispiel zum noch Glück, denn einen. es war der einzige Vorschlag. Ah, nee, aber ich kann nur sagen, ne? Ach so. Donny O'Sullivan, der berühmte Donny O'Sullivan, hat uns auch ein geiles Intro geschickt. Das werden wir beim nächsten Mal dann einspeisen. Wahrscheinlich könnt ihr irgendwann abstimmen, welches das tatsächliche Intro wird. Oder wir nehmen einfach das erste. Genau, das First Erstbeste. come, first serve. Also, das ist der Gagreflex-Podcast. Ihr schickt uns eure Probleme und wir versuchen darauf einzugehen. Ja, das ist es. Das ist es, wie du so schön sagst, wenn ihr ernste Probleme habt, dann wendet euch bitte an Psychologen oder erschießt euch gleich. Nehmt eine Überdosis, aber bitte kommt hier nicht mit euren Fragen an, denn da können wir euch wirklich nicht helfen. Wir sind nur dafür da, um eure Probleme zu analysieren, Hast du gerade euch zu veralbern. Bitte? ein Last-Zitat aus dem myzitate.com Ja. Ja. Dings Das genommen? fand ich sehr schön, ja. Okay. Ja, also, wir können auch gleich loslegen, würde ich vorschlagen, ne? Ihr könnt Richtig. eure Fragen an gagreflexpodcast@gmail.com uns jederzeit schicken. Wir freuen uns über jede Einsendung. Haltet euch ein bisschen kürzer als teilweise hier geschehen und dann kommt ihr auch dran. So wie dieser junge Mann. Ja, diese junge Dame, denn ich würde jetzt, es ist keine direkte Frage, sondern eher ein Bericht aus einem Hörerlebnis, mit dem ich dich gerne konfrontieren möchte. Hallo Lars und Andreas, ich höre gerade die 8. Episode vom Gagreflex. Darin ging es um das schlechte Gefühl, nachdem man zu einem Porno gekommen ist. Lars spricht dabei davon, dass sich Männer und vielleicht auch Frauen offenbar so krass verändern, kurz bevor sie kommen, dass sie sich danach einfach nur noch schämen dafür, was man vor 10 Sekunden noch geil fand. Da ich weiblich bin, habe ich mich berufen gefühlt, das zu kommentieren. Denn mir geht es ganz genauso. Ja, ich schaue mir Pornos an. Und auch lieber Hardcore, nachdem ich dann gekommen bin, beschleicht mich auch ein Gefühl der Scham, weil es doch teilweise schon eklig ist. Zum Beispiel Spuckefäden, die der Frau beim Deep Throat aus der Fresse hängen. Ob es anderen auch, Frauen auch so geht, kann ich aber leider auch nicht sagen. Außerdem habt ihr euch gefragt, ob vielleicht schon mal eine Zuhörerin zu eurem Podcast onaniert hat. Als ob, Alter, so ein Ja, Fake-E-Mail. gut, ich gebe zu, ich hatte davor Pornos gesehen und war auch schon gekommen. Aber ich hatte vorher euch zugehört, dann bin ich geil geworden, dann habe ich Pornos geguckt und danach weiter onaniert. Später hat sich jetzt dann nochmal korrigiert zu masturbiert. Ich habe das Glück, dass ich mehrmals hintereinander kommen kann, bevor meine Geilheit dann wirklich komplett veräppt. Liebe Grüße, Gunnar. Liebe Grüße, Name hier einsetzen. Ihr könnt das natürlich gerne in eurem Podcast erwähnen. Ja, also ich muss schon sagen, also ich weiß, klar kann ich mir vorstellen, dass es sehr erregend ist für viele, wenn ich irgendwie erzähle, wie ich da irgendwie bei der Schule jemanden kennengelernt habe und irgendwie ein paar Gesetze gebrochen habe auf dem Weg zum Verkehr. Aber am Ende des Tages kann ich mir nicht vorstellen, dass man wirklich dazu Naja, also masturbieren kann als Frau. zugegeben macht mich das selbst schon auch ein bisschen geil, wenn du da so ausholst und aus so deinen Kindheitsgeschichten oder so teilweise erzählst. Ja, da kommt der ein oder andere Tropfen schon zum Vorschein. Aber ich Ja. meine, das ist ja auch, wir haben ja auch viel Kotzen und Fäkal. Also, ich stelle mir vor, wie man, selbst wenn wir irgendwann mal so 15 Sekunden beim Thema bleiben, was man ein bisschen erotisch nehmen könnte, dann kommt auf einmal, oh, da muss ich auf einmal so kräftig scheißen oder so. Entschuldigung, das reißt dann doch komplett raus. Das kann ja nicht euer Ernst sein. Also im Übrigen glaube ich, dass es eine Fake-Anfrage, also eine Fake-E-Mail ist. Fake-Anfrage? Eine Fake-E-Mail ist. Falls das keine Fake, dann pics or it didn't happen. Also wir brauchen dann Oh natürlich Gott. Videomaterial, kannst du uns an gagreflex@podcast.com schicken und dann glauben wir die Nummer erst. So, nächste Frage bitte. So. Schön mit Speichel vorlesen, Sch Andreas, da Oh stehe ich ja so Gott. richtig drauf. Die Spuckefäden kommen mir schon irgendwie. Das mag ich ja richtig gerne. So. So schäumt. Hallo Andreas, hallo Lars. Ich habe seit 2 Tagen einen Ohrwurm. Es passiert häufiger, dass ich oft Geh zum ziemlich Arzt. dümmliche Songs über einen längeren Zeitraum nicht aus dem Kopf bekomme. Habt ihr Tipps, wie man Ohrwürmer zuverlässig los wird? Ich habe schon versucht, mit anderen besseren Liedern dagegen zu arbeiten. Meistens springt der Ohrwurm aber nicht über. Vor allem, weil man während dieser Zeit ja besonders über den eigentlichen Ohrwurm nachdenkt und er sich so vermutlich noch mehr festigt. Ich meine, wir wissen, dass wir heute mit der heutigen Folge allen einen neuen Ohrwurm eingepflanzt haben, Ja. nämlich den Gag und so Ja. weiter. Ich finde, jegliche Haushaltstipps immer albern und sowas Ohrwürmer loswerden angeht. Einen finde ich aber besonders cool. Habe ich aber noch nie ausprobiert, ob es wirklich funktioniert. Aber finde ich sehr stimmig. Und zwar musst du die letzte Strophe bzw. den letzten Satz eines Songs singen. Weil dann hat dein Hirn, okay, der Song ist vorbei. Ach, ich habe sowas Ähnliches auch schon gehört, dass man den einmal zu Ende singen muss tatsächlich. Ja. Aber meist ist es doch so, dass einem dann schon die dritte Zeile fehlt oder so, oder? Gerade wenn man irgendwie so ein Boyband-Ding hat oder irgendwie so ein 90er Savage Garden irgendwie oder Lenny Kravitz oder so, dann weiß man doch nur, bin ich hier beim Rolling Stone Magazin im Interview oder was ist hier mit Kenner da unterwegs neben mir? Da weiß man doch immer nur so zwei Zeilen und dann kriegt man den Rest nicht mehr zusammen, oder? Ich glaube einfach wieder andere Musik hören, oder? Man ist doch dann super schnell abgelenkt. Und wenn du zu viele Ohrwürmer hast, ich glaube, das ist dann wie wenn viele Ohrwürmer gleichzeitig durchs Ohr wollen, in dein Hirn wollen, dann ist es wie so, weißt du, kennst du diese Bilder, wenn viele durch eine Tür wollen, ne, dann geht das ja auch nicht mehr, weil dann die Tür verstopft ist. Und genauso funktioniert es mit den Ohrwürmern auch, Andreas Lynch. Glaubst du? Okay. Darf ich mir, ohne das zu berühren, das so reinschütten? Ja, ein bisschen was von deiner Cola, weil ich bin immer noch krank und will ihn nicht. Das ist völlig okay. Schau mal hin. Man muss aber. Ui, jetzt trinkt er hier wirklich, ohne das zu berühren. Jesus. Man muss aber auch sagen, dass wir in der Redaktion sehr oft Ohrwürmer haben und häufiger mal zusammen auch einen Song anstimmen, ne? Das stimmt, ja. Und hört einer was, Gunnar kommt oft singend rein, dann stimmen alle mit ein und dann. Ja. Weiß man auch gar nicht mehr, wo das Epizentrum war, wer das ausgelöst hat. Weiter geht's. So. Ehrenwerte Baronschaft zu Lynch-Pausen. Ich habe da mal eine Frage an euch, was Vitamin B betrifft. Ich arbeite seit einigen Jahren bei einem riesigen deutschen Industrieunternehmen. Mein Vater ist dort Teil der organisierten Arbeitnehmerrepräsentanz und hält einen gewissen Einfluss inne. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn mein Vater etwas für mich regeln will oder dies auch nur anbietet. Es ist nicht nur die Gewissheit, einen unfairen Vorteil gegenüber anderen zu haben, die nicht zufällig aus dem Samen eines zufällig wichtigen Mannes entsprungen sind, sondern hauptsächlich eine gehörige Portion Stolz, weil ich mir denke, du bist doch der beste Mensch der Welt, du würdest das auch ohne ihn schaffen. Von jedem muss ich mir Sprüche anhören, wie, wenn ich so einen Vater hätte, würde ich es auch machen, oder der Einzige, dem Vitamin B schadet, ist der, der keins hat, und so weiter. Würde ich in 10 Jahren herausfinden, dass ich nie eingestellt worden werde ohne ihn, so würde es mein gesamtes Weltbild zerstören. Kommen wir endlich zur Frage, was würdet ihr machen? Soll ich mich zu Recht schämen? Mache ich mir zu viele Gedanken? Finde ich eine sehr gute Frage, auch schön, dass du sie reingebracht hast, weil es fernab jeglicher Tinder-Fragen ist. Weil ich mir die Frage auch früher sehr häufig gestellt habe, weil echt? Weil man so gerade im Dorf oder in einer Kleinstadt dann durchaus auch, mein Vater ist ja Arzt und so, dann eventuell irgendwelche Jobs hätte bekommen können durch Vitamin B oder Vitamin A. Und ich habe dann, glaube ich, auch so den einen oder anderen Schülerjob oder so bekommen, eigentlich nur, weil mein Vater befreundet war mit irgendwie dem Brauereichef sozusagen, ne? Und dann kommst du da halt leichter an Jobs und habe dann aber irgendwann mich davon emanzipiert und gesagt, ich möchte da gar nichts mehr mit zu tun haben und will das alles nur noch alleine schaffen. Und ich glaube, hat er gesagt, wie alt er ist? Nee. Ja, weil ich glaube, das musst du dann auch einfach machen. Also ich bin da ähnlich wie du. Ich habe da überhaupt keine Lust mehr gehabt, irgendwie später sagen zu müssen, mein Vater hat quasi mir geholfen dabei, das zu erlangen. Es sei denn, du willst natürlich ins gleiche Gebiet gehen wie dein Vater, dann kannst du ihn ja eigentlich auch einfach nur so als Geschäftspartner sehen und dann nimmst du ein bisschen das Vitamin-Dings mit. Also ich finde, ich bin bei meiner Familie halt super stolz, dass die nie irgendwas erreicht haben. Ne? Das macht's für mich halt mega easy, dass das alles komplette Versager sind, die wirklich tolle, herzliche Menschen sind, aber da hat keiner groß was gerissen. Ne? Ja. So, dass ich im Prinzip die Gelegenheit hatte, mit wirklich relativ wenig, und mehr mache ich ja hier nur wirklich nicht, zum riesigen Topstar der Familie in den letzten 250 Jahren aufzusteigen. Jetzt mal Nazi-Größen ausgenommen. Und das macht mich natürlich stolz. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn andere Generationen einfach nicht so gnadenlos gescheitert werden, ne, in meiner Familie, mit allem, was sie versucht hätten. Ja, also, dass du keine guten Gene hast, das hat mich wirklich schockiert, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Ich dachte, ey, dieser Sunny Boy, der muss doch wirklich die geilsten Eltern haben. Der Surfer, Andreas? Wie, der surft nicht? Der sieht aus wie ein Surfer. Er hat Surferprobleme. Du bist doch hier überhaupt auch in gewisser Weise über Vitamin C reingekommen. Also durch gute Arbeit habe ich mir Kontakte erarbeitet, die mich dann hier weitergeben. Ich habe bei einem ZDF-Projekt. Damals gab es doch gute Arbeit noch gar nicht. Bei einem ZDF-Projekt habe ich mit einer Cutterin zusammengearbeitet, die zufällig hier mit dem Chef befreundet ist. Das war auf ganz normalem Weg. Ich habe mich hier fair and square als E-Sport-Redakteur beworben, wurde aufgrund meiner ausführlichen League of Legends-Kenntnisse hier eingestellt und zähle seitdem zum Kernteam der RBTV Games-Redaktion. Ich finde, das so der alte Andreas im alten Leben, als du noch kein Topstar warst, konnte wirklich noch Geschichten erzählen, die so lauteten: Ich habe mit einer Katharin gearbeitet. Heutzutage wäre das ja nicht mehr möglich, dass du nur noch mit Katharin arbeitest, ne? Also jegliche Frau, heute die ist schlafen. Bei, ja, eben, genau, ja. Die bei drei nicht irgendwie auf dem Baum ist. Ach, wolltest du wirklich sagen? Ja, tatsächlich. Du scheiß Arschloch. Ja, danke. Das ist diffamierend, was du hier machst, ne? Ich weiß, du stellst mich hier bloß in meinem eigenen Podcast, den ich zu 50% mit betreue. Ich will bessere Mikrofone. Und jetzt kommt die nächste Frage. Ui, okay, jetzt zieht doch jemand durch hier, meine Güte. Ja, oder hast du noch was dazu zu sagen? Ich glaub, ja, also ich muss durch. Schon sagen, ich finde zum Beispiel bei so Leuten wie, dass das schon oft auch Fluch ist. Also wenn man jetzt mal ganz groß denkt, bei so Leuten wie jetzt mal Paris Hilton oder so, gehen wir mal wirklich in die, die halt ihr ganzes Leben schon eigentlich vorgezeichnet bekommen, weil sie eigentlich wirklich nur noch atmen müssen und nichts in ihrem Leben machen. Und dann ja oft so ein richtig verkorkstes Leben da rauskommt, bei so vielen Millionenerben, irgendwelche, wo der Vater, ich finde, es ist mega anstrengend, wenn der Vater was geschafft hat, dann da in die Fußstapfen überhaupt zu treten irgendwie, weil da gibt es immer nur zwei Varianten. Entweder du steigst, machst genau das, was dein Vater macht und oder du versuchst, dich komplett abzukapseln, versuchst, was anderes zu machen. Ich glaube, mein Vater, das größte Erfolg war, dass er mal sein Diplom irgendwie an die Haustür genagelt hat, damit alle anderen Mietparteien das sehen, dass er das geschafft hat. Das ist wirklich so. Also ein Schützenfest-Diplom wahrscheinlich. Schützenfest, ja. ansonsten, also das finde ich, ich bin froh wirklich, dass ich geboren wurde, um zu verlieren. Ja, ich habe auch kürzlich mit einem gesprochen, der eigentlich auch so nach dem Studium seine eigene Scheiße aufziehen wollte und sein eigenes Ding machen wollte und dann in Firmen gearbeitet hat und es ihm aber gar nicht so richtig Spaß gemacht hat und dann aber irgendwann, weil sein Vater ist auch ein sehr erfolgreicher Unternehmer und dann irgendwann gesagt hat, na gut, weil es ihm angeboten wurde, jetzt steige ich doch bei meinem Vater mit ein und bin da dann quasi tätig jetzt. Und er sagt eben, dass er dadurch halt in sehr kurzer Zeit schon eine sehr große Verantwortung übernehmen kann und dann ergibt es natürlich auch Sinn, ne? Also du bräuchtest wahrscheinlich 10, 20 Jahre, um irgendwie eine führende Position in einem Unternehmen, in einem größeren Unternehmen einnehmen zu können. Und zu Hause bei deinem Vater kriegst du halt relativ schnell dann irgendwie den Senior-Chef oder den Junior-Chef-Posten irgendwie zugesprochen. Insofern kann das natürlich auch Sinn ergeben. Aber andererseits würdest du, also wie wir, die jetzt ja nur wirklich direkt auf Reichtum zusteuern. Ja. Mit weiter hinaus. Ich bin schon wieder arm. Ja, genau. Ich würde, glaube ich, auch meinen Kindern das nie diese Bürde aufheißen wollen, in irgendwie, suchst du Cola? In reiche Lebensumstände geboren zu werden. Ich würde einfach, wenn ich merke, okay, ich habe irgendwie 20 Millionen auf dem Konto, gefeierter Fernsehstar, Freundin. Ist schwanger, glaubt sie zumindest, würde ich sofort alles versaufen und vervögeln, um damit der Sohn nicht diese Probleme hat, reich aufzuwachsen. Ja. Diese Bürde würde ich ihm einfach nehmen wollen. Ja, ich finde das ganz, das ist auch so eine Sache, das ist auch schon viel zu ernst, sind so meine Überlegungen, ob weil bei uns das schon so ist, dass irgendwie so Großeltern hatten nicht viel, auch kaum Bildung und so, es war natürlich auch die Kriegszeit. Zeit im Krieg und so, mein Opa hat kurz vor seinem Tod auch immer gesagt und so, dass er das halt schon ein bisschen schade findet, dass er keine Jugend hatte, weil ihm quasi die Jugend genommen wurde durch den Krieg. Hitler-Jugend war Jugend. Gut. Da war er natürlich ein bisschen älter dann an der Front, weißt du, deswegen er hat jetzt nicht irgendwie Drachen steigen können mit den Hitler-Jugend-Leuten. Oder was man auch immer so macht. Man kennt ja diese großen Fotografien aus den 20er Jahren, die großen Drachensteigen-Nummern. So, und dann quasi die nächste Generation haben sich dann meine Eltern schon was deutlich mehr erarbeitet, sodass ich quasi schon in einem höheren Standard aufgewachsen bin. Und jetzt ist halt die Frage, mache ich das wieder kaputt? Ja. Gehe ich wieder schön zurück? Ich habe zwar Bildung genossen, aber es kann natürlich finanziell auch hier alles richtig in die Hose gehen. Also gehe ich wieder zurück auf Höhe der Hitlerjugend oder gehe ich einen Schritt weiter und bin dann quasi der superreiche Typ in der Familie? Also man wird sehen. Frisurentechnisch hast du dich ja da schon eindeutig entschieden. für die Roaring Twenties, wie wir so gerne sagen. Ja. Aber bei mir ist halt dieser komplette Stillstand in der Familie gewesen. Man hat sich bei uns in der Familie eher dafür entschieden, nur von anderen Generationen zu erzählen und deren vermeintliche Errungenschaften und quasi eher über die Sprache zu kommen und das weiterzutragen. Man merkt schon, dass deine Familie zu blöd ist, um einen Podcast öffnen zu können. Und deswegen kannst du hier so frei über deine Familie lästern. Ne? Nein, das ist natürlich Quatsch. Die sind wirklich saudoof. Deine Familie ist wirklich happenblöd. Wir haben es alle in den Westen geschafft, das muss man auch mal sagen. Also wir haben es ja alle rüber geschafft. Wir haben jetzt alle quasi die Weichen gelegt, dass es jetzt wieder richtig bergauf gehen kann. Dazu brauchst du zwei Beine, um in den Westen zu gehen. Mehr nicht. Kein Grips. Naja, meine Geschwister haben zusammen nur ein Bein. Das weißt du, du hast das Foto gesehen. Das war auch so ein bisschen der Gag. Ach so. Habe ich über deine Krüppel Geschwister lustig gemacht. So. Jetzt geht's mal wieder richtig hier rund, ja. Internationaler Samenerguss. Hallo, werte Menschen, habt gerade die erste Folge gehört. Aha. Aber ich treibe mich ja momentan auch in Australien rum. Andreas hat ja von einer Französin erzählt, die er gebetet hat. Oder gebettet wahrscheinlich. Und ich wollte fragen, welche Nationalitäten ihr sonst noch so hattet und welche die beste ist. Ich selber lebe in Chinatown und werde dem Australien-Trip klischeehafterweise natürlich einen vierwöchigen Thailand-Aufenthalt halt folgen lassen. Und dann nach zwei Wochen Tokio und vielleicht Moskau besuchen. Bin um das ganze Land gereist und habe festgestellt, dass ich Menschen aus Japan, Korea, Russland und auch Französinnen sehr ansprechend finde. Viele Grüße und weiter so. Ja, ansprechend finde oder schon abgehakt auf der Liste der. Klingt, als hätte er nie den Mumm, eine schöne Russin anzumachen. Vor allem, er muss das denn auch gut planen. So, wenn er jetzt in Chinatown ist, dann sind es sicherlich auch Thailänder. Das würde sich nicht lohnen, weil er danach ja nach Thailand geht. Das heißt, guck mal, dass du in Chinatown dann wirklich auch spezifisch eine Chinesin knallst und dann in Thailand auch wirklich nur eine Thailänderin, weil sonst kommst du mit deinem ganzen Zeitkonzept auch nicht hinterher. Ja, du bist ja sowieso auch sehr, also du magst ja gerne diese Leute aus den Kolonien, ne? Oh, schön hochgeholt, Mensch. Oh, wenn die Mutter noch richtig gearbeitet hat, da kann man ja oft schon ertasten, wie das Kind sich wohl anfühlen wird, ne? Und dann nur noch 15 Jahre warten, dann kommt das Paket an, Mensch. Oft noch ein Paket Kakao dabei gelegt, ne? Richtig robust geworden auf dem Reisfeld und dann ist es genau richtig für dich dann. Kolonialismus ist für mich immer noch eine der unterschätztesten Epochen in der Menschheit, die viel zu früh endet, die viel zu früh von uns ging. Mensch, wie schön wäre das, wenn wir heute alle noch unseren Togo-Urlaub machen könnten, anstatt nach Malle zu müssen. Aber ich finde schon, Australien ist halt, was für mich überraschend war, mega viele Asiatinnen auch. Also die da auch in Banken arbeiten und richtige Jobs haben. Mhm. Viele Taiwanesen und all so ein Shit. Also Asiatinnen, hat mir auch schon in einer anderen Folge null Bock mehr drauf. Also ansonsten nicht so viele. Ich habe in Australien triffst du auch echt so viele, die wirklich so die ganze Vögelreise machen und dann auch immer so eine Landkarte bei sich haben, wo sie echt dann so Kreuze reinmachen, ne? Mit jener Nation, mit der sie schon was hatten. Aber ich finde, sowas hat schon seinen Reiz, ne? Also dieses Landkartending oder dieses Abhaken. Ich würde es einfach aus Anstand nicht machen, was aber nicht bedeutet, dass ich eine virtuelle Karte in meinem Kopf durchaus habe, wo ich dann meine Kreuzchen auch setze. Aha. Und nenn doch mal so ein paar kleine Kreuze. Oh, richtig schön. Oh. Nein, da spricht man nicht. Ah, viel, ne? Come on. Das ist eine ernsthafte Frage gewesen von jemandem. Ja, ich hatte noch keinen Sex, sorry, dass ich da nicht drüber spreche. Jetzt kommt der Rechte. Nenn mal eine Nation, hau mal eine kleine Anekdote raus. Kommt schon, Lars Paulsen. Nee, also wir wenn man, ich sage mal so, ne, wenn man nach Indonesien fliegt und es da viele verschiedene Urlauber gibt, dann interessiert mich natürlich trotzdem Kernvagina, also ein indonesisches Vagina-Häutchen. Ui, ja, also da habe ich natürlich nichts anbrennen lassen, kann man so sagen, ne, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich da noch erzählen könnte. Aber verhüten die denn? Oder ist das ja, bei nicht. Denen, dass ist das bei denen, ich stelle mir das dann immer vor, dass sie dann noch irgendwie in den Stall gehen und aus einem Kuhdarm irgendwie schnell was häkeln oder so. Man weiß doch auch gar nicht, wie die verhüten, oder? Da haben da irgendwelche Kräuter. Nein. Oder der Schamane sitzt nebenbei. Eben, das ist wirklich interessant. Deswegen habe ich das selbstverständlich auch selbst übernommen. Also ich hätte da auch wirklich kein Vertrauen gehabt. Ja. Diesen dörflichen Gemeinden. Das ist wieder einfach nur purer Kulturrassismus hier. Nein, finde ich aber tatsächlich eine sehr interessante interessanten Gedanken, den ich in letzter Zeit häufiger hatte, jetzt nicht unbedingt was Sex angeht, sondern auch was Krankheiten angeht, wenn du in anderen Ländern bist, weil du hast ja irgendwann so diesen westlichen Standard, der dir innewohnt und den du irgendwie ja auch verinnerlicht hast und dann gar nicht mehr drüber nachdenkst oder so, irgendwie Malaria, es passiert dir nicht oder irgendwie, keine Ahnung, AIDS gibt es ja auch fast nicht mehr und so weiter. Und wenn du dann aber im Ausland bist und so also auf Urlaubsreise, dann bist du ja trotzdem noch mit dieser Attitude im Ausland, weil du bist so aufgewachsen, du kennst es gar nicht, musst dann aber dich trotzdem nochmal vergewissern, hey, du bist jetzt nicht mehr in diesem Land, du bist jetzt im dritte Weltland, irgendwie, wenn du in Afrika bist, dann haben die Leute da durchaus Ebola. Also es gibt den einen oder anderen Menschen da mit Ebola, es gibt viele Leute mit Malaria und ich finde es eine ganz interessante Sache, dass wir das mit unserer Naivität, mit unserer westlichen gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Absolut, also eine Freundin von mir war vor 2 Jahren oder so auf Madagaskar, wo halt dann Malaria wirklich so ein gängiges Problem ist, mit dem man ständig konfrontiert wird. Ja. Und dann hast du natürlich auch nicht die medizinische Infrastruktur. Ich hatte das ja, als ich auch tatsächlich, weil der Mann das eben auch schrieb, von Australien nach Bangkok und bin da über Singapur geflogen. Und das war, oder über Kuala Lumpur, ja, Kuala Lumpur, glaube ich, ne? Das war alles eigentlich. Flieger haben sie gerufen, mal Malaysia. Aber es war nur die Hauptstadt. Und dann kamen wir da am Flughafen nachts an und da war alles zu. Dann konnte ich das Trinkwasser auch aus den Hähnen nicht haben. Ich hatte richtig Durst auf dem Flug. Und dann bin ich total ausgetrocknet, dann noch weiter nach Bangkok. Und da kam ich da an, da war mein Oberschenkel so geschwollen, nicht mein Oberschenkel, mein Knöchel. Mhm. Und ich dachte, ach du Scheiße, bin ich hier irgendwo falsch aufgekommen? Habe ich irgendwo mir das Bein verdreht? Scheiße, jetzt bin ich auch noch in Thailand. Dann hingehumpelt zum Hostel. Dachte, ach du Kacke, wenn ich mir jetzt irgendwie den Knöchel verstaucht habe, hier in Bangkok dann auch noch irgendwie zum Arzt gehen oder so. Und dann habe ich gemerkt, da habe ich das Bein hochgelegt, habe ich gemerkt, oh, war wohl ein bisschen angeschwollen, war mal ein bisschen Thrombose da im Bein gehabt, weil ich halt nichts getrunken hatte. Weil ich dann, ist es abgeklungen und dann war es, ein paar Stunden später war es wieder. Und du hast halt sofort irgendwie dieses, ach du Scheiße, bitte Krankentransport, sofort nach München in die nächste Klinik, bitte. Wobei ich dich da nochmal aufklären möchte, das hatten wir schon mal privat. Du musst nicht unbedingt eine Thrombose gehabt haben, also dass die Beine anschwellen und so, das ist ein relativ normales Ding bei Flugzeugen. Das heißt jetzt nicht, dass du eine Thrombose hast. Wenn du eine Thrombose gehabt hättest, wäre das wirklich lebensgefährlich gewesen. Ja, ich habe da auf jeden Fall bewusst auch mit meinem Leben gespielt in dem Moment, weil ich einfach nicht bereit war, für meinen Billigflug mit Air Malaysia noch 2 Euro für ein Getränk an Bord zu zahlen. Ich habe gesagt, nö, mache ich nicht. Ja, aber das ist wirklich so eine Sache, ey. Lange Flüge sind einfach super gefährlich, was die Gesundheit, du wirst halt immer krank, weil du, wie du gesagt hast, ausgetrocknet, weil ich auch letztes Mal kompletter war. Ja. Und habe dann da auch in Malaysia, haben wir wahrscheinlich aus dem gleichen Springbrunnen getrunken. Also hat aber ein bisschen nach dir gerochen. Und das ist auch so eine Sache, du darfst ja nichts mit reinnehmen und willst du dann was trinken, dann kommen am Anfang gefühlt irgendwie alle halbe Stunde einer mit einem Getränk vorbei, dann ist aber Nachtruhe, dann kommen die irgendwie 5 Stunden nicht vorbei und dann bist du halt ausgetrocknet. Geht mir auch richtig auf den Sack, muss ich sagen. Und ich stehe ja jetzt kurz vor einer großen Reise wieder mit einem großen Flug und da habe ich auch wieder Angst um meine Beine und muss dann da immer diese ganzen Bewegungen musst du machen und mal aufstehen häufiger und ja, bin ich mal gespannt. Aber ich bin froh, das sind diesmal nur, ich glaube, 12 Stunden Flug oder so im Gegensatz zu Bali, wo ich dann irgendwie 20 Stunden oder so unterwegs war. Ja, Australien ist ja auch 20 Stunden. Und seitdem bin ich da echt mega sensibilisiert, laufe immer richtig viel. Ist halt auch immer so, man ist ja dann so, dann sitzt du irgendwie am Fenster und dann denkst du, oh, dann schlafen die neben dir. Dann willst du nicht die wach machen und sagen, sorry, ich muss mal raus und so. Ja. Dann stehst du immer im Gang, dann musst du die Pärchen durchlassen, die schnell vögeln wollen auf Toilette. Oh nee, dann kannst du da wieder nicht stehen, weil du nicht merkst, mitmachen. Da darfst du nicht hinsetzen, weil da sitzt schon der Pilot. Oh, du stehst nirgendwo, kannst dich ja mal kurz hinsetzen, an Steuer mal ein bisschen an die Knöpfe drücken. Das ist halt, dann bin ich auch immer bei den Getränkstationen, aber da muss man ständig auf Toilette und so. Das ist echt immer grenzwertig. Kurz mal raus, frische Luft holen ist auch nicht erlaubt. Also da schreien dann auch immer gleich alle rum. Also blöd. Sorry, du machst das Fenster auf Kipp und Baby, ich kann nicht schlafen, weil es wird rausgesogen. Ja, Lebensgefahr. Mein Gott, die Leute wissen gar nicht mehr, was Lebensgefahr bedeutet. Ja. Druckverlust. Nichts, ich wollte noch irgendwas sagen, es fällt mir jetzt aber nicht ein, deswegen lies einfach die nächste Frage. Ja, wolltest du denn, also auf jeden Fall macht es immer wieder Spaß, fremde Nationen zu vögeln. Achso, stimmt, ich wollte fragen, was war eigentlich die Frage? Ja, Menschen, Japan, Korea ist alles das Gleiche, Russland, Französinnen sind sehr, haben wir auch schon gehabt, Russinnen hätte ich mal Bock, aber die sind alle immer so überschminkt, oder? Man kennt ja nur diese Moskau, wobei Moskau ist schon wieder was anderes. Hauptstädte sind ja immer multikulturell. Aber so diese richtigen Russen-Mamuschkas, die sind doch Die Frauen sind immer hässlich und die Töchter geil, aber mega geschminkt auch. Naja, es gibt schon auch echt Beauties. Ja, ich finde die richtig geil. In Prag oder so, da ist ja richtige Geschosse rumlaufen. Ist ja die Hauptstadt von Russland. Ne? Naja, so ganz Osteuropa ist ja alles dieselben Gene. Ja. Dieses kausachische, Kaukasus. Ja, ja. Und ja auch. Und aber auch nee. Nee. Und halt auch, ja. Gibt es eine Nation, mit der du gerne mal schlafen würdest? Also nicht die Nation an sich, sondern einzelne Vertreter aus der Nation? Nicht schon wieder, ne? Ich habe ja schon alle durch. Oh Gott, alle 92. Moment mal. Ja, genau. Tust du denn, was? Kosovo ist unabhängig? Ich muss los. Mir fehlt jetzt wieder ein Land. Nee, tatsächlich habe ich da keine, ich habe ja auch keinen Frauentyp so richtig, muss ich sagen, und so habe ich dann auch nicht wirklich einen Rassentyp, einen Ethnientyp habe ich auch nicht wirklich, also ich sag mal so, jetzt, es muss nicht unbedingt eine Inderin oder eine Pakistani sein. Oh nee, Jesus, ich will doch nicht in den Slums mit Diphtherievögeln, ey, boah, nee, Leute, mitten im Ganges stehen oder was, oh, und dann habe ich immer am Amazonas habe ich immer Angst, dass sie diese Fische in die Eichel reinspringen. Ja, was sind eben, diese kleinen Fische? Ja, und also, da ist doch schon der Finger von meiner Freundin. Oh Gott. Übrigens, Ganges, das wollte ich noch fragen. Sitzt du im Flugzeug lieber am Gang oder am Fenster? Das ist die erste Frage. Gang finde ich richtig schlimm, weil du hast immer die Luftzüge von den Leuten, die durchlaufen, die dich richtig hindern an allem. Plus, du bist immer die Bitch von den beiden, die neben dir sitzen, weil die Stellen nicht raus wollen, weil sie irgendwie sagen, ich muss mich übergeben, Hilfe, ja. Ich blute ganz schlimm. Oh, okay, dann höre ich halt auf, hier Forrest Gump zu gucken. Ja. Das ist halt deswegen lieber am Fenster tatsächlich. Und du? Ich auch, ja. Weil ich glaube, also ich kann sowieso nicht schlafen im Flugzeug wirklich, aber wenn ich am Gang sitze, kann ich tatsächlich null schlafen, weil ich Angst hätte, dass entweder mein Bein nach links geht in den Flur, also die Stewardess genervt ist, oder eben rechts von mir jemand schlafen gehen will. In die erste Klasse zum Schlafen gehen möchte. Und man dann irgendwie ihn nicht rauslassen kann oder er muss einen wecken. Also ich will nicht diese awkward situations haben. Deswegen bin ich gerne am Fenster. Ja. Und selbst wenn ich pissen muss und der neben mir schläft, ist egal, dann halte ich das so lange zurück, weil ich so social awkward bin. Ja, ich bleib dann da und kauer mich da in die Ecke und piss lieber irgendwie vorne zum Nachbarn hin, als dass ich da irgendwie meinen Nachbarn frage, mich rauszulassen. Ja, also ja, dann haben wir die Frage beantwortet, lieber Fenster oder Gang, die ja die oft schon gestellt wurde. Hey, ihr beiden, ich weiß, dass ihr euch wünscht, sich in diesem Mail Squeezies kurz zu halten, darum möchte ich nicht viel sagen, außer genialer Podcast, macht immer Spaß zu hören, macht einfach weiter so. So, nun zu den Problemen. Ich brauche eure Meinung zu einem, aber gerne auch dem anderen Thema. Erstens, lieber widerlich als widerlich. Würdet ihr diesen Satz unterschreiben? Mhm. Ich sehe das eher anders und verzichte lieber. Oder zweitens, wie lang ist es im Rahmen seiner ersten Liebe hinterher zu trauern, beziehungsweise immer noch die Hoffnung zu haben, dass es irgendwann klappen könnte? Über 10 Jahre, wann wird's schräg, wie lange darf man Hoffnung aufrechterhalten und was tun, wenn sie sterben? Okay. Was? Also erstmal zum ersten, widerlich oder wieder nicht, ne? Ja. Das war die Frage. Ich glaube, ich bin da tendenziell natürlich auch eher bei wieder nicht als bei widerlich. Aber ich glaube, bei Leuten, das kommt da immer drauf an, wie viele Angebote hast du im Jahr. Wenn du im Jahr, sagen wir mal, 2 Angebote zum Sex hast, dann lieber widerlich als widerlich. Wenn du häufiger als 2-mal pro Quartal ein Angebot hast, dann lieber wieder nicht als widerlich. Aber man weiß ja beim ersten Angebot nicht, man kriegt ja nicht die Jahresbilanz gleich mitgeliefert und sie sagt ja nicht, pass auf, dieses Jahr sieht es schlecht aus. Also entweder mich hier oder meine noch fettere Freundin. Du lernst irgendwie im November nochmal jemanden kennen, der hat einen Schlaganfall hinter sich. Das sind so deine Optionen fürs Jahr. Das ist ja immer schwierig einzuschätzen. Das ist dein virtueller Marktwert, sag ich jetzt mal. Den du ja schon am Anfang, ich sag mal, steigt bei mir wöchentlich. Zum Jahresabschluss wird dann quasi bilanziert. Und dann kannst du gucken, okay, nächstes Jahr werde ich ungefähr so viele Angebote bekommen wie dieses Jahr. Und dann hast du so einen virtuellen Wert. Wenn du gerade volljährig geworden bist, dann hast du natürlich ein Jahr lang, wo du vielleicht einfach schön widerlich durchmachen solltest und dann kannst du im nächsten Jahr nochmal neu entscheiden. Ja, aber was auch dazu passt, ist widerlich im Sinne von zwar hübsch, aber Sex ist furchtbar. Und da muss ich mittlerweile auch sagen, ey, wenn der Sex schlecht ist, dann lieber schön masturbieren, ey. Es gibt doch nichts Frustrierenderes als schlechten Sex, oder? Das ist doch, also dann lieber schön. Ja. Ja, das wirft uns zurück zu Folge 3 oder so von diesem jungen Mann, der damals einfach nur kommen wollte und keine Lust mehr hatte auf langweiligen Sex und lieber masturbiert hat. Wir hatten ja neulich tatsächlich dieses Thema, weil ich auch entgegen dem Image, was ich hier in diesem Podcast immer aufbaue, oft sehr viel masturbiere. Und oft eigentlich so manchmal zu wählerisch war, was ich mir vom virtuellen Marktwert gar nicht erlauben konnte, tatsächlich. Und dann dachte, Mensch, es war doch wieder das einzige Angebot dieses Jahr. Hätte ich dann mal im Februar zugeschlagen, während ich jetzt hier unterm Weihnachtsbaum masturbiere, beim Geschenke auspacken. So, dass ich inzwischen, weil man guckt auch manchmal dann Pornos und denkt, ja, die Alte hat schon einen geilen Körper, die geht schon gut ab. Also, aber hätte man sie nur irgendwie an der Kasse sitzen sehen und nur das Gesicht, hätte sie auch gedacht, boah, nee. Und deswegen bin ich inzwischen manchmal echt so, ich sage, ja, die ist doch eigentlich ganz okay. Süße Nudel, ne? Ich kann wahrscheinlich das Erbrechen noch so lange zurückhalten, dass man noch einen Orgasmus hat, in welcher Form auch immer. Also sie natürlich nicht. Sodass ich inzwischen da jetzt echt sage, ja, ach komm, die ist doch ganz okay. Also außer natürlich, sie ist wirklich potthässlich. dann gibt es hier noch genug Kollegen, an die man sie dann weiterverweisen kann. Oh, sind wir Arschlöcher, ey. Oder? Ne, wir hatten schon lange keine fetten Frauen mehr. Aber ich war da früher oft wir zu... Wir hatten schon lange keine fetten Frauen mehr. Naja, in den ersten 5 Folgen war das Hauptthema eigentlich. Wie fett können ach eigentlich so, Frauen sein? Ach so, du meinst thematisch. Ich dachte, dass wir beide so jetzt nur noch Sex zusammen hätten mit irgendwelchen Frauen. Naja, eine hässliche war jetzt schon lange nicht mehr dabei bei uns. von daher, ja, auch nicht, auch, also... Bildhübsche Frauen müssen halt auch nicht viel tun im Bett, so, ne? Die kriegen sowieso ihr Leben lang Männer, die müssen nie sich irgendwie beim Sex gut sein. Ja, hast du viel Erfahrung, ne, mit bildhübschen Frauen im Bett, ne? Kannst ja schön aus einem großen, breiten Erfahrungsschöpfen. Ja, ja, ein Model nach dem anderen. Oh, Andreas setzt sich gerade in malerischer Pose hin, um das nochmal kurz zu Naja, ist schon, Ey, ich meine, inzwischen bin ich weg von den Models, ne? Alles unter F-Körbchen tue ich mir nicht mehr an, ne? Dann würgen die immer die Wattestäbchen da wieder hoch, die Wattebällchen hoch. Oh, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich will nur die reine Spuckefäden. Da dürfen keine Wattefäden mit dabei sein. beim Gaggen. Eieiei. Nee, also lieber wieder nicht und schön masturbieren als widerlich. Aber immer auch selbst wissen, wie widerlich bist denn du selbst? Denn meist sind ja die Männer auch widerlicher, sind wir nochmal ehrlich. Stimmt. Insofern, also oft sieht man ja auch irgendwie hübschere Frauen mit echt hässlichen Kerlen. Und das sollte man sich dann auch immer wieder... Was eigentlich gegen deine These spricht, was eigentlich heißt, damit wollte ich nur sagen, dass die hässlichen Kerle dann in dem Moment wahrscheinlich denken, oh, ich habe eine geile so auf meiner Ebene. Nee, ihr seid schon auch deutlich hässlicher als eure Frauen. Aber man sollte trotzdem nach oben gucken auch. Ja. Also man sollte ja nicht das fällt dir nicht schwer. Man sollte ja nicht nur nach unten gucken, Mensch, was läuft denn da noch so rum, was irgendwie Hauptschule auch nicht geschafft hat, sondern nur 8 Jahre Schule hinter sich hat und irgendwie dann doch selbst als Frau noch eine Maurerlehre gemacht hat oder so. Man kann ja auch schon mal ein bisschen träumen und ein bisschen nach oben angreifen, finde ich. Wie viele Stufen war die Frau über dir, die am höchsten über dir war, mit der du geschlafen hast? Zwei oder drei? Das ist eine sehr interessante Frage. Könnt ihr uns gerne auch beantworten unter dem Hashtag Gagreflex auf Twitter zum Beispiel. Könnte man doch machen. Ne? Ich würde sagen, die meisten Frauen, mit denen ich eine Art Beziehung hatte oder whatever, waren bis auf eine eigentlich deutlich über mir optisch. Also, aber ich zögere das dann immer so lang hinaus und tue so, als würde ich selbst nicht wissen. Ja. Bis die das dann realisieren, habe ich da schon längst 3-4 Monate Beziehung rausgequetscht, ne? Und dann gehen sie zum nächsten. Ich mein, unter einfach dir, nicht anmerken lassen. Unter dir kommt ja auch nur noch Rhinoceros. So, nicht zur Frage. Und die sind bedroht, da habe ich bald auch nichts mehr, Mensch. In 100 Jahren, ey, das ist gar nichts mehr. Komm, jetzt weiter. Früher habe ich noch Einhörner gefügelt. Nichts mehr da. Wie lange haben wir denn jetzt schon aufgenommen? Knapp. 37 Minuten. Oh nee, dann müssen wir noch 20 Minuten. Ja, schon weiter, komm. So, zu wie lange hinterher trauen, sagst du nichts mehr, ne? Zur ersten Liebe? Ach so, doch, gar nicht, ey. Mann, es gibt so viel, das sag ich ja gleich so. Oh Mann, ey, was soll das denn? Ey, es gibt doch so viele potenzielle Traumfrauen. Es gibt nicht den oder die richtigen. Es gibt tausende richtige. Du musst sie nur kurz finden, dafür suchst du eine halbe Stunde im Edeka, dann findest du auch die richtige, du musst dich dann nur irgendwie drauf einstellen und dann habt ihr ein paar schöne Erlebnisse. Das klingt jetzt alles sehr unromantisch, aber was ich eigentlich sagen will, es lohnt sich nicht ewig nachzutrauen. Der Grund, dass ihr getrennt, es gibt einen Grund dafür, dass ihr gerade nicht mehr zusammen seid und das ist ein guter Grund, also scheiß drauf. Und du? Ach, ich finde es... Ich habe so bestimmt zwei Frauen, denen man irrationalerweise immer noch hinterher traut, aber eher so, man traut ja nicht wirklich dem hinterher, sondern eher so einem fiktiven, was hätte sein können, Ding. Dass man eigentlich eher Frauen so, oh, ich Traumprinzessin von diesem Mann. Ja, ich finde das schon gut, dass man immer noch irgendwie so Ziele hat, wo man sagt, ja, was wäre gewesen, wäre ich da falsch abgebogen. Umso schöner ist es jetzt, dass ich so erfolgreich bin, dass ich denke, wow, die wissen bestimmt, dass ich hier bei so einem Nischen-Online-Gaming-Sender teilweise vor 2000 Leuten live moderiere. Denen habe ich es richtig gegeben jetzt. Die würden sich denken, Mann, wäre ich man jetzt nicht schon glücklich verheiratet, sondern hätte auf den Spinner gesetzt, der mit 30 immer noch nicht mal eine Lampe anmachen kann. Hätte ich doch besser geblasen damals, ja. Hätte er mich genommen, der Dude. Echt, ey. So, also das dazu. Vorab, sehr feierbarer Podcast. Finde ich auch. Bin echt happy, durch Seriously auf RBTV gestoßen zu sein. Nice. Ach, guck mal, und jetzt hier zu sein. Drückt mir euren geil. Podcast meistens mehrmals, teils auch in der Bahn, wo ich dann feuchtfröhlich vor mich hingrenze. Nun zu meiner Frage, nice. Mal ein anderes Themengebiet. Tust du der auch. Habt ihr Lieblingsfilme, Lieblingsserien oder Lieblingsschauspieler, Regisseure, von denen ihr einfach jeden Film kennt oder direkt ins Kino jumpt, wenn ihr den Namen lest? Und was ist eure Meinung dazu, dass der Trend in die Richtung geht, dass nicht mehr ein Film für sich steht, sondern direkt 10 Jahre in die Zukunft gedacht wird, Avatar und der ganze Marvel-Shit und so weiter. Liebe Grüße und feuchte Küsschen. Ja, falscher Podcast, würde ich vorschlagen. Boah, ne, so bei der Binge. Ja, keine nicht. Probleme jetzt im weitesten Sinne, aber. Ja, du hast ja jetzt erst natürlich mit Game of Thrones angefangen, aber ich weiß, ich habe die Frage gelesen und dachte, ich weiß sowas gar nicht über dich. Ich weiß überhaupt nicht, wie du so tickst. Ich war ja mal bei Kino Plus, da wo dann alle Mitarbeiter mal durchgereicht wurden. Und da habe ich meinen Lieblingsfilm bereits genannt, das ist Captain Phillips. Ich finde es immer schwierig, einen Lieblingsfilm jetzt zu benennen, weil es natürlich viele Filme gibt, die man geil findet. Und das ist so ein bisschen eine kindliche Sache, ist immer den Lieblings bestimmen zu müssen, um eine Schublade zu erstellen. Aber doch, Phillips ist absolut einer meiner Lieblingsfilme. Und dementsprechend ist auch Tom Hanks einer meiner Lieblingsschauspieler, von dem ich jeden Film geschaut habe fast oder auch. Mich da auch immer drauf freue. Aber zum Beispiel mochte ich auch The Prisoners, das ist ein ähnlicher Zeitpunkt gewesen wie Captain Phillips. Auch ein hammergeiler Film, da ist Jake Gyllenhaal mit Jake Gyllenhaal, von dem ich auch alle Filme immer sehr gerne mir anschaue. Und ja, jetzt weißt du alles über mich. ich glaube, der erste Lieblingsfilm, den ich tatsächlich hatte, war jahrelang Staatsfeind Nummer 1 mit Will Smith. So ein typischer RTL-Blockbuster, der immer noch einmal im Jahr irgendwie rausgekramt wird, wenn irgendwie auf ZDF Traumschiff läuft oder so und man denkt, man kann eh nichts dagegen setzen. Dann kommt er nochmal und ich fand das, also... Das ist auch der einzige Film, den du je gesehen hast, oder? War lange Zeit der einzige, den ich wirklich mehrfach gesehen habe. Sonst bin ich auch immer jemand, der wirklich so Filme einmal guckt, sich dann aber auch nicht mehr daran erinnern kann, ob ich den gesehen habe, dann nur so grob die Handlung skizzieren kann. Neulich habe ich auch, sondern jetzt Oblivion oder so, ist das mit Tom Cruise, nochmal gesehen und wirklich dann wirklich, ohne Scheiß, wirklich beim entscheidenden Plot-Twist, wo er dann merkt, oh, er ist auch nur, gesehen, aber er ist auch nur eine Kopie und ist da mehrfach und so weiter. Er ist da gemerkt, ach so, ja, habe ich ja schon gesehen. Da hatte ich wirklich schon 2 Stunden diesen Film geguckt. Und dachte immer so, ach, guck an. Ach, scheiße, ja, hab ich gesehen. Ja, oh, guter Film, danke. Auch, ja, Das kenne ich tatsächlich auch. Ich glaube, wir sind einfach dann Träumer, weißt du. Wir schauen einen Film, dann kommt irgendeine Szene und die Szene inspiriert dich dazu, zu träumen über andere Themen und bist dann halt irgendwie eine halbe Stunde weg und dann vermischt sich diese Träumerei, diese anderen Gedanken mit der tatsächlichen Realität und dann weißt du gar nicht mehr, ob du es gesehen hast oder nicht. Ich gehe halt nebenbei auch Sexanzeigen durch, ne? Und suche nach Nacktputzen und so einen Scheiß. Gibt's das Nacktputzen? Das gibt's schon, aber es sind meist Männer, die man da gibt tatsächlich. Ich glaube, die gemeine, nacktputzende Frau. Oh, das ist doch mal, also ich hätte da, sicherlich, oder? Ich hätte da ja mal richtig Bock drauf, tatsächlich, eine Nacktputze zu haben. Aber ich habe ja, das ja, hätte ich auch ja, Bock drauf. Weißt du ja, selbst so große Fensterwände, Mensch, da müsste ich überall das Rollo runterlassen. Aber ich finde das schon cool. Ja, könnt ihr euch bewerben bei uns auf jeden Fall. Als ja. Nacktputzerinnen. Passiert auch nichts. Also klar, was das Letzte ist, was du aufwischen musst, ist natürlich klar. Aber hast du gleich ein Schmiermittel für die Fenster nochmal, ey. Aber ich für die Fenster nochmal vor allen Dingen. Aber, ja, wie gesagt, aber gut. Ach so. Okay. Können wir ja später nochmal nachhorchen. Also ich finde, das ist schon so dieses Zimmermädchen-Ding, Putze ist schon eine der ältesten Sexfantasien, ja, die natürlich auf purem Chauvinismus wollte ich gerade sagen. Hat einfach damit zu tun, du hast die Macht über eine Frau und kannst ihr Befehle geben sozusagen. Ja, das ist der Grund dahinter. Ach so, so funktioniert das ja, dankeschön. Wollen wir weitermachen? Ja, sag mal, also der taktet ja hier heute durch. Ja, du, das sind, aber cool, dass du über Seriously hergefunden hast, ey. Mann, das freut mich richtig. Ich hab voll Hunger. Ach so, das lässt die ja an uns aus, oder was? Ja, du merkst es. Die wir wird garstig. So, Liebesfrage, bist du bereit? Mhm. Ich bin 20 und nach der Trennung von meiner mehrjährigen Freundin und andere private Probleme, auf die ich nicht eingehen will, führe ich seit einem Dreivierteljahr den RBTV-Lifestyle, also soziale Abschottung. Mit Freunden treffe ich mich kaum noch, auf Partys gehe ich überhaupt nicht mehr und sexuell total Ebbe. Jetzt kommt der Lichtblick. Ich habe mich wieder in eine Frau verschossen, sie während meines Studiums kennengelernt. Erst war ich nur sexuell an ihr interessiert, jedoch aufgrund meiner Lage wiederum nur wenig interessiert, wirklich ernst zu machen. Die Scham über mein Einsiedlerleben ist leider zu groß und außerdem hatte sie zu diesem Zeitpunkt einen Freund. Da ich mich aber trotzdem häufiger mit ihr unterhalten habe, ist ihr und ihrer besten Freundin mein Interesse aber wohl aufgefallen. Seit einigen Wochen suchen beide vermehrt den Kontakt zu mir, sprechen mich an, verwickeln mich in längere Gespräche, suchen in Vorlesungen den Mittelkontakt und so weiter. Je mehr ich damit konfrontiert wurde, umso mehr merke ich, dass die vorher nur sexuellen Gefühle romantischen weichen und das tut mir gut. Ich schütte wieder ordentlich Glücksgefühle aus, treibe Sport und esse kein Fastfood mehr. Jetzt zu meinem Problem. Ich habe aktuell einfach noch zu viel Selbsthass, Scham und empfinde noch zu viel Ärger über mich selbst, sodass ich es einfach nicht fertig bringe, sie zu einem Date einzuladen. Mein zweites Problem, ich weiß nicht, ob sie noch mit ihrem Freund zusammen ist. Sie redet kaum noch von ihm, aber ich weiß nicht genau, wie der Status ist. Foto für Social Media. Drittes Problem, die Freundin, während mein Angebeteter eher schüchtern ist, also gerne mal nach Blickkontakt schnell wegschaut, nur um dann wieder hinzuschauen und rot anzulaufen, ist die Freundin genau das Gegenteil. Keine Fette, aber sehr aufdringlich, burschikos und sucht gerne auch einzeln den Kontakt zu mir. Während ich anfangs dachte, sie sei eher eine Aufpasserin oder Anstandsdame, fällt mir immer mehr auf, dass sie selbst über meine dümmsten Sprüche kichert, Andreas, dies ist was für dich, und mich gerne am Arm fasst. Also, ja, meine Sorge, die steht auf mich, aber ich stehe nicht auf 20-jährige Frauen, deren strenge Frisur und Brille aussagt. Ich laufe schon für mein 40-jähriges Ich-Probe und wie gesagt habe ich romantische Gefühle. Das ist ein guter Spruch. Und wie gesagt habe ich romantische Gefühle für ihre Sexbombe von Freunden. Helft mir, Jungs, ihr seid meine letzte Hoffnung. Ich laufe schon mal für mein 40-jähriges Ich-Probe, das ist sehr gut, weil das für so viele Leute einfach zutrifft. Oh ja. Ja, ich habe die Situation nur so semi verstanden, ja, also, auch weil ich hier die ganze Zeit Social Media gemacht habe nebenbei. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Ja. Also, wie war der Anfang? Lange allein gewesen, Selbsthass, stürzt sich dann in Depressionen, geht nicht mehr feiern, Einsiedlerleben und so weiter. Dann trifft dann eine Frau, steht dann doch wieder auf sie, bemüht sich, macht wieder Sport, will rauskommen, hat aber trotzdem noch zu viel Angst, weil er so ein fucking Loser ist. Und dann merkt er auch noch die Freundin, die schon für ihr 40-jähriges Ich probt, von der Angebeteten, steht auch noch auf ihn. Also das ist die Freundin, okay. Ja, ja, also natürlich gilt es erstmal zu klären, ob sie noch einen Freund hat oder nicht, diese erste Dame. wenn sie einen Freund hat, dann ja, hab den Respekt da nicht groß weiter nachzubaggern, finde ich schon. Oh. Also klar, wenn du irgendwie merkst, da ist sowieso schon alles im Argen und die Beziehung passt nicht und sie steht tatsächlich auf dich, dann kämpf darum, aber auch nicht so offensichtlich, da muss alles von ihr eigentlich ausgehen, weil ja, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn man dann irgendwie alles kaputt macht, so als Außenstehender, weil du weißt, es ist für sie vielleicht auch nur eine Phase, es ist für sie nur so ein kleines Abenteuer, gerade da mal ein bisschen rumzukosten, dann kannst du dieses Abenteuer so weit mitgehen, wie sie das mitspielt, also wie sie quasi die Zügel hält, aber wenn du merkst, okay, sie will da nicht weiter, dann darfst du diese Zügel nicht in die Hand nehmen und dann quasi diese Grenze überschreiten, sondern kannst gerne mit ihr ein bisschen rumflirten, aber ich würde sagen, dann nicht irgendwie schreiben, ey, kannst du dich bitte von deinem Freund trennen? Also. Ja, wie du halt sagst, also man will keine Beziehung zerstören, weil man sagt ja immer so schön, wenn sie ihren Typen für dich verlässt, dann verlässt sie auch dich irgendwann für einen neuen. So genau geht das Sprichwort nicht. Ich habe keine Ahnung, wie der Spruch geht. Eigentlich ist das viel knackiger in echt und ich hatte mir das jetzt im Kopf auch viel besser ausgemalt. Aber wobei, ich fand es schon ziemlich knackig von dir gerade. Wie heißt das denn irgendwie? Nee, wenn sie dich betrügt, nee, wenn sie ihn betrügt, betrügt sie ihn. Ja, hast du richtig gut gemacht. Können wir rausklippen. Und deswegen kannst du da eigentlich nur, also du könntest natürlich auch mit der Freundin, einfach ach, schlaf doch mal mit der Freundin, Mensch, geh doch mal mit ihr auf ein Date, check mal, wie eifersüchtig sie ist und ja gut, dann weißt du aber, dass nichts mehr gehen wird. Naja, nur so ein bisschen anflirten, so dass ihr Jagdinstrieb geweckt und sie denkt, hä, ich werde doch wohl diese Bibliothekarentochter hier irgendwie verdrängen können, es kann doch nicht dein Ernst sein, dass du auf die stehst. Und dann du doch, gerade ja, gesagt hast, du sollst mit der schlafen. Mit dieser 40-jährigen möchte ja, gut, das würde ich nicht raten. Ja, weil dann ist es wirklich vorbei. Also dann wird das sowieso schon eine sehr, sehr weirde Sache insgesamt. Aber hey, wenn die andere auf die steht, dann gehe ich sogar flirten. Davon aus, folgendes. Ich kleide dich jetzt mal auf, lieber Eberhard. Die Sache ist die. Die beiden sprechen dich gerade nur an und suchen den Kontakt, weil leider die hässliche Freundin auf dich steht. Oh deswegen, no, meinst du? Ja, deswegen sucht auch die andere Kontakt zu dir, um dir eben vielleicht irgendwann sagen zu können, ey, versuch's doch mal, die steht auf dich. Oder um generell da irgendwie ein schönes Umfeld zu schaffen für diese zukünftige Beziehung zwischen dir und dieser 60-jährigen Frau. Und das ist tatsächlich der Fall. Oft denkt man dann so, oh ja, die spricht mit mir bestimmt, will sie auch was mit mir anfangen. Nein, sie ist quasi einfach nur das Wing-Girl von ihrer 60-jährigen Freundin. Boah. Ja, so ist es. Sorry, ich musste dir jetzt jegliche Illusion nehmen. Das heißt, für dich bleibt nur noch übrig, okay, ich will schlafen, auf alten Hengsten, auf alten Pferden lernt man das Reiten. Oder du sagst, nee, ich will mit diesen beiden Frauen gar nichts mehr zu tun haben und gehst. Okay, wow, krass, Lars, dass du die Frage hier so hart dann doch beantwortest mit Ehrlichkeit. Dieser Hunger tut dir nicht gut. Ja. Du bist viel zu... Und Antibiotika vielleicht auch, ja? Mhm. Viel zu unausgeglichen. Ja. So, Tinder-Lavu-Lüge. Hi Jungs, das geht. Erstmal zu mir. Heiße Mert, Name dürft ihr ruhig nennen. Bin 26 und Single zurzeit. So, zu meiner These-Frage. Man sagt ja, bei Tinder und Co. findet man sofort irgendwelche Weiber, die mit einem in die Kiste steigen. Das war gar nicht mein Ziel, überhaupt Frauen in die Kiste zu bekommen, aber ich habe mich mal bei Tinder und Lovu angemeldet, oder Lovu, Luvu, Lovu, um, wer weiß, vielleicht mal Dates zu haben, ein bisschen offener gegenüber Frauen zu werden und so weiter. Ich bin schon einen Monat angemeldet und nix, kaum mit Frauen gechattet, nur Dates, das Ergebnis ist echt ernüchternd. Erst gestern habe ich mit einer gechattet und es lief auch super und heute Morgen dachte ich, ich schreibe sie wieder an, habe es dann sein lassen, weil ich keine Lust hatte, um 6 Uhr wie der letzte Creep zu wirken. Habe mir dann gedacht, ja gut. Morgen! Ja gut. Schläfst du schon? Habe mir dann gedacht... Ja gut, schreibe ich sie mittags rum an. Und morgens sah ich auch schon, dass sie ein neues Profilbild über Nacht hochgeladen hat. Und siehe da, ihr Profil ist nicht mehr da. Entweder hat sie sich komplett gelöscht oder mich geblockt. Keine Ahnung, wie das System bei solchen Apps löscht, funktioniert. Ich bin mittlerweile echt verzweifelt, was diese Apps angeht. Wir hatten gestern echt schöne Gespräche und sie bat mir sogar an, mal mit ihr ins Fitnessstudio zu gehen. Da dachte ich mir aber auch ehrlich gesagt schon, girl, that escalated quickly. Und jetzt ist sie einfach weg, ohne was zu sagen. Das ist nicht das erste Mal. Das hatte ich schon öfter, dass Frauen mit einem schreiben und dann es komplett sein lassen und ihre Profile löschen. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt. Ah, meistens ja. Hat man auch, dass man mit einer ein Match hat und sie dann einfach gar nicht antwortet. Auch das ist deprimierend. Ich meine, wenn ich so arg hässlich bin, dann slide meine Hackfresse doch nicht nach rechts. So, zu meiner Frage. Ach so, ja gut, er bietet sich jetzt noch für Lars Ship an. Lars Ship. Und fragt, ob wir hier vielleicht eine Singlebörse für den Podcast eröffnen. Na gut, ja, für Lars Ship, sorry. Lars. Ja, also, ja, für Lars Ship, sorry. Ja, ja, vielleicht solltest du die Unterhaltung über deine satanistischen Vorlieben vielleicht auf, nach dem ersten Date verschieben. Ja. Also offensichtlich schreibst du dir irgendwas oder keine Ahnung, dass du ihnen anbietest, irgendwie zusammen deinen linken Zeh zu verspeisen. Irgendwelche. Gott. Also offensichtlich schreibst du ja irgendeinen Quatsch in der Zeit zwischen Kennenlernen und ich lösche dich aus meinem Profil. Ja, also, dass die Leute wirklich reihenweise teilweise das Internet komplett verlassen, nur um nicht mehr mit dir schreiben zu müssen, ist ein Alarmsignal erster Güte. Und ich finde, dass du diesen Personen auch offensichtlich so den Spaß am Leben versaust und am Online-Dating, dass sie lieber ihr komplettes Leben aufgeben, anonym werden, untertauchen, um einfach dir zu entgehen und wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn sie dann mit einem neuen Account da drin sind, dich trotzdem aus Versehen wieder nach rechts sliden, weil sie denken, ja, irgendwie sieht er doch ganz niedlich aus. Du hast ein Problem und du musst dich dem stellen und zwar jetzt. Was wir jetzt mal machen, wir machen die kleine Tinder-Schule. Du schickst uns für die nächste Folge oder as soon as possible einen Screenshot von deinem Chatverlauf. Ich weiß, es ist ein bisschen unangenehm, aber du bist hier sowieso anonym. Es gibt sehr viele mit deinem Namen. Also schick uns mal einen Screenshot deines Chatverlaufs auf Lavoo oder Tinder und ich sag dir genau an welcher Stelle, wann du es verkackt hast. Und kleiner Tipp nochmal, ich sollte wirklich überlegen, so eine Tinder-Beratungsstelle aufzumachen. Zahlst du irgendwie ein Fuffi oder so? Habe ich schon mal für einen gemacht, sein Tinder-Profil komplett geändert, Fotos ausgewählt und so, hat überhaupt nichts gebracht. Also, so viel dazu. Kleiner Tipp von mir, Pro-Tipp, nicht so lange unterhalten. Du merkst innerhalb der ersten 2-3 Sätze ja schon, ob ansatzweise vielleicht irgendwie eine Sympathie da ist und dann lieber gleich treffen und dann vor Ort sehen, okay, scheiße, ich habe einen kompletten Abend in Sand gesetzt oder verschwendet. Aber die Erfahrung ist besser, als da irgendwie ewig rumzuchatten und dann zu sehen, wie sie ihr Profil löscht. Ja, ich komme immer jetzt gleich mit der Promi-Nummer, ne? Das hat halt den Nachteil, dass die Leute sofort, noch bevor wir uns treffen, erstmal on Datecard gucken, was dann heißt, dass ich nicht bei 0 anfange, sondern bei minus 100 und dann erstmal wirklich mich da hocharbeiten muss. Aber hast du wirklich schon mal einer, Hand aufs Herz, ein Video von dir geschickt? Also worin du vorkommst? Nö, ich habe einfach nur gesagt, sie soll mich googeln. Das Video finden sie ja dann selbst. Ich kann so schlecht URLs verschicken per WhatsApp. Ich krieg das immer nicht hin. Dann muss ich bei YouTube auf dem Handy irgendwie den Link kopieren. Wie kriege ich das denn dann bei Hast WhatsApp rein? Hast du wirklich schon mal geschrieben, google mich doch? Nee, so sinngemäß nicht. Die meisten, sage ich das dann, wo ich arbeite. Und dann sage ich Internetsender. Okay. Und dann googeln sie von sich aus. Ich habe das ja immer absichtlich geheim gehalten, weil mir das so unangenehm war. Ach, komm, schlimm ist immer, wenn man so Frauen trifft, die sagen, ja, Rocket Beans kenne ich, aber ich gucke eigentlich kaum noch was, mal so Pen and Paper und dann realisierst du, die gucken alles. Ja, also die haben wie jedes Moin Moin gesehen. Ja, ja. Das sind immer ein bisschen krass. Also ich meine, dann bringen sie irgendeinen Insider, den du im zweiten Moin Moin bei Minute 30, 33 mal gebracht hast und keine Ahnung hast davon, dass du diesen Satz jemals gesagt hast. Ja. Aber das ist der Vorteil bei mir ist halt echt inzwischen, die Leute wissen haargenau, wie ich aussehe und weiß Gott in meinen schlechtesten Tagen, denn die sind alle hier auf Film festgehalten. Das stimmt auch, ja. Sodass ich da nichts mehr groß mit irgendwie guten Fotos oder so kaschieren kann muss. Die Leute wissen von vornherein, scheiße, der Typ ist ein absolutes Wrack. Ja, das ist, finde ich, teilweise auch tatsächlich ganz positiv, dass wenn die sich dann mit dir treffen und so, dann weißt du ja auch Bescheid, okay, die wissen, auf was sie sich einlassen. Die treffen sich trotzdem. Ja, aber auf der anderen Seite hat das natürlich auch wirklich den Effekt, dass du nicht mehr anonym zum Beispiel jetzt irgendjemanden kennenlernen kannst, mit dem du dir irgendwie mehr vorstellen kannst oder so und dann wird da natürlich auch gegoogelt und dann werden da natürlich auch Videos angeschaut oder keine Ahnung, stell dir vor, irgendwie so den Eltern die Videos zu schicken und dann wollen die irgendwie ihren Schwiegersohn ins B sich anschauen, ihren potenziellen und sehen dann eben auch die Videos, in denen du, oder diesen Podcast, ich meine, so, das sage ich welche nicht. Welche Schwiegermutter würde es denn bei vollem Verstand erlauben, ihrer Tochter erlauben, uns zu heiraten. Nach so einem Podcast, was wir heute alles gesagt haben. Ja. Niemand also, würde das erlauben. Ich erzähle immer irgendwann, dass ich bei Rocket Beans arbeite, aber dieser Podcast, den halte ich so lange geheim, wie es geht. Ja. Ist nach wie vor auch so, dass ich glaube, dass es komplett unterm Radar hier alles abläuft. Ist aber nicht so. Ja, aber es ist, was hier passiert, sollte eigentlich wirklich unter uns beiden bleiben. Weswegen, ich hatte ja auch mal einmal irgendwie ein Tinder-Date, relativ nach der Trennung sozusagen vor ein paar Monaten, wo ich dann auch im Nachhinein, wo ich das gar nicht so realisiert habe, aber dann habe ich gesehen, dass mir Facebook auch hier den Podcast geliked hat, wo du mich dann erst darauf aufmerksam gemacht hast, ey, ganz ehrlich, das kennen 800 Leute in Deutschland, ja, die diese Facebook-Seite kennen. Natürlich war die wahrscheinlich ein Mega-Fan von dem Podcast, wo ich schon denke, Alter, das kann man doch nicht gutheißen, was wir hier labern, und da kann man doch kein Interesse zeigen, auch nicht mal auf ironische Weise. Ja, ist ja auch nichts ironisch, was wir hier sagen. Es ist ja immer verpackt auch wieder, in dieser Hülle, und wir vom Richter können wir uns so freisprechen und sagen, das war doch nur ein Witz. Ja, aber ist der ehrlichste Podcast Deutschlands. Ja, finde ich auch. Also und der ehrlichste Sex-Podcast Deutschlands. Ja, das ist ein ganz tiefer Blick in ekelhafte Seelen, muss man sagen. In ganz dunkle, schwarze, zynische, perverse Seelen. Ja. Diesen Blick öffnen wir hier mit diesem Podcast. Ja. War's das schon? Ja. Genau. Das war's für heute. Das waren eure Fragen. Und wir haben die Antworten. Oh Mann, ey, das darf doch nicht wahr sein. Naja, egal. Ich gehe in Urlaub, aber wir wollen wahrscheinlich noch eine Folge produzieren. Mal gucken, ob das funktioniert. Dann habt ihr schon zwei Folgen, die ihr euch anhören könnt. Ihr könnt jederzeit eure Fragen einsenden. gagreflexpodcast@gmail.com. Ja, und uns natürlich weiterhin auch bei Patreon unterstützen. Denn ich brauche wieder neue Sneaker, ich habe immer mal wieder ein Wehwehchen, ich habe noch keinen Duschvorhang. Nein, wir wollen natürlich hier diesen Podcast auch weiter professionalisieren. Häufiger haben das jetzt bringen. Mit einem Intro, das wir kostenlos zugeschickt bekommen haben, dank euch. Wollen uns vor allen Dingen auch unabhängig machen mit Equipment, dass wir hier nicht immer ist super, super nervig hier. Angewiesen sind auf irgendwelche Lücken in der Disposition, sondern uns da auch vielleicht mal beim Bierchen bei Lars treffen können oder so, da mal aufnehmen können. Da muss der gute Herr nicht mal die Wohnung verlassen. Oh, das wäre richtig schön. Ich wollte heute eigentlich echt früh nach Hause, weil ich so krank bin. Und dann dachte ich, nee, aber Andreas muss hier noch irgendeinen Quatsch drehen. Dann darf ich erst um 18 Uhr mit dem Dude anfangen. Wer hätte jetzt schön zu dir nach Hause kommen können, hätte einen ultralangen Tag gehabt, müsste dann noch zu dir und von da nach Hause. Das wäre schön gewesen. Macht es möglich. So, ich habe hier wieder vorbereitet die Liste an Unterstützern, die wir uns natürlich jetzt erstmal, die wir jetzt vorlesen wollen. Und zwar, jeder, der uns $5 pro Episode unterstützt bei Patreon, der wird hier vorgelesen, und danach kommen die $10 spenden. Die werden dann natürlich nochmal richtig geil vorgelesen. Also, wir haben den Yannick, vielen Dank. Ja, wir haben den Patrick Hennig, Dankeschön. Fabian, vielen Dank. Lukas, Dankeschön. Jonas, Dankeschön. Tim, was geht, mein Guter? Trombonesses, Halleluja. Jörn, mein guter Kumpel. Dominik, love you. Eduard, was geht? Alexander, wup, wup. Steffen, mein Freund. Explorer, du bist der Man. Ja, Dankeschön. So, und jetzt diejenigen, die uns mit $10 pro Episode unterstützen. Ich muss dazu sagen, das sind jetzt hier die Werte von der letzten Folge. Also wir können ja immer nur sehen, quasi wie viel dann tatsächlich schon pro Folge gespendet wurden. Und deswegen kann sich das natürlich jede Woche ändern, jedes Mal ändern. Ja, ein großes Dankeschön an Henrik. Krass, ey, $10, was geht denn ab? Geribor, immer noch am Start. Geribor, Alter, du hast ein Durchhaltevermögen, und hoffentlich du auch, Niklas. Dankeschön. Geil, das waren die drei, die letztes Mal uns hier unterstützt haben. Und wie gesagt, das kann sich beim nächsten Mal wieder ändern. Und wir lesen euch wieder vor. Vielen Dank an euch. Und damit? Danke, Lars. Danke, Andreas. Ich wünsche dir einen wunderbaren Urlaub. Vielen Dank. In Kuba, komm mit vor allen Dingen Gaggeflex-Podcast-Geschichten zurück. Das heißt, viel, viel Sex. Ja, so wollte ich das sagen. Schön den Kontinent erschließen da. Ja, ich werde viel masturbieren, ich verspreche es dir. Nicht nur nach Havanna, sondern auch ordentlich rummachen, ne? Okay. Alles klar, Andreas, ich werde dich ein bisschen vermissen. Ich dich auch, Lars. Alles klar, wir sehen uns wieder, und ihr könnt uns auf allen Wegen folgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Gag,